ist denn mit den Mücken los? Wieso? Weil da jetzt schon gefühlt der 6. Tag in Folge über eine Mückenplage in Deutschland berichtet wird, ist mir noch... Bekommen. Bin völlig nicht Mainstream. Stimmt. Ich glaube, Mücken sind auch nur Mainstream. Ich war ja heute eine halbe Stunde joggen. Dann habe ich zum Tobi gesagt, das war echt mal geil. Dann sagt er, seit wann hast du denn jetzt nicht mehr trainiert? Und als ich dann gesagt habe, seit New York, ist er bald vom Glauben abgefallen. Anderthalb Jahre waren ihm einfach zu viel. Kann ich gar nicht verstehen. Ja, aber es war echt geil. Also wenn du dann wirklich mal dann eine halbe Stunde drinne hast, dann und vor allem bei dem Wetter, und dann habe ich mich hinten ins Auto reingesetzt, also meinen Kofferraum aufgemacht, mich da hinten reingesetzt und ein Ding getrunken, ein Wässerchen, und dann ist es schon irgendwie ein geiles Gefühl. Ja. Ich habe schon wieder Bock auf Mittwoch. Was da am Tresi mit Tobi? Nee, morgen gehe ich mit dem Tobi ins Freibad, aber am Mittwoch gehe ich dann wieder joggen. Der Thiago trainiert morgen schon mit. Ist das besonders? Also, weiß ich wirklich nicht. Ja, Sonntag Vertrag oder, und dann so. Okay. Der hat ja bestimmt noch keine Wohnung oder so. Ja, oder nicht? Der Arme. Naja, vielleicht kann er ja irgendwie beim... Mega Mückenplage in Deutschland. Welche Stiche sind gefährlich? Das kann er vielleicht beim Jerome, kann er ja vielleicht schlafen. Beim Jerome? Ja. Oder bei Papa Pep. Mit Gina Lisa zusammen einen Rudelbums machen. Jetzt hat mir gerade irgendeiner ein Video geschickt. Ja, so, bei mir läuft schon. Bei mir nicht. Ich muss mal Stöpsel ins Ohr machen. Ich, das ist doch eine Karikatur von sich selber. Oder? Ich glaube das nicht, ich kann da nicht hingucken. Oh Gott. Das geht gar nicht darum. Ich mache das Video an und dann blinzelt der die ganze Zeit wie so gestört. Jetzt mal gerne. Hast du mich noch? Ja. Und somit ist der Raum, wo quasi der Hauptinternetanschluss ist, zu. Dicht, kommt keiner rein. Ja, dann hat sich aber glücklicherweise ergeben, dass der Hausmeister schon irgendwie gesagt hat... Tobi, jetzt sagt er mir für morgen ab und sagt Mittwoch. 200 Wohnungen, die jetzt hier, oder 200 Wohnungen, die jetzt hier bezogen sind, da jedes Mal dann runterzugehen... Ich dachte morgen, hab den Raum schon die Taucherbrille und hat er den aufgelassen. Und die... Sei doch mal ruhig, ich muss hören hier. Hat zum Glück, war sehr schläfrig oder auch sehr, ja, doch eigentlich sehr schläfrig und hat den Termin, den wir eigentlich in diesem 29., den wir schon abgesehen, ich schon abgesagt habe. Du die Friese. Trotzdem der Techniker. Deswegen habe ich immer eine... Ich kann die Frage nicht ernst nehmen. Kann ich an dieser Stelle sagen... Aber das mit den Augen, das ist da... 6. Januar. Das macht er doch absichtlich, oder? Ganz kurz. Das ist so also eine Art Trademark. Sag mal, Chris, ja. Ist dir schon aufgefallen? Da gibt's dann tatsächlich... Wieso hat der... Mit mir, Daniel, muss nicht alles alleine machen. Wieso hat der das Stativ und hält das Mikrofon in der Hand? Ich hab gerade erzählt, weil es kaputt gegangen ist. Ach so, weil ich hab's auch leise, aber es sieht schon wieder so unbeholfen aus. Am 10. Januar geht's mit Watch Guys auch wieder weiter. Und es kommen natürlich Videos von mir. PC-technisch noch nichts, da war die... Man hat ja alles in einem Raum, mal rechts ist, glaube ich, die Küche. Ja, stimmt. Und links ist direkt, glaube ich, die Tür zum oder ein Schrank. Alles so ein bisschen. Links ist deine DVD und dann ist ein Kleiderschrank, oder? Ja. Aber das mit den Augen, was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Hast du nicht mal drauf angesprochen? So wie Justin Gabriel halt ein 50 Splash macht, zwinkert er. Aber wenn ich das angehe, ich wäre da ganz wahnsinnig dabei. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch irgendwie ein kleines Let's Play von einem kleinen Konsolenspiel oder so bis dahin. 161 Klicks, aber 0 Likes. Mal schauen, ob ich kann man sich stimmen. Auf die Beine stelle. Vielleicht, nee, man kann bei ihm nicht, doch kann man. Nicht, ja, keine Ahnung. So, gleich schläft mir hier aber meine Hand ein. Wie gesagt, ich suche dir noch ein Video raus. Spinne quasi hier hab, beziehungsweise ein anderes Mikro. Ich habe nämlich jetzt nochmal ein anderes Mikro. Was ist denn das für eine Truppe? Wenn ich zusammen mache, jetzt halte ich schon mal fest. Du musst dich nachher festhalten. Ich habe ja bei dem Lenny-Video nochmal reingelungt. Ihr merkt übrigens, das ist hier ziemlich hallig. Halt dich mal fest. Ja, ich habe es schon geschickt. Das ist aber auch, ich habe es jetzt geschickt. So, das ist auf der Datenautobahn. Weiß nicht. Ich kann euch das ja mal. Bei mir geht's gar nicht, das Video. Jetzt kommt bei mir, oh. Das war's. Ich hab noch Standbild, aber ich muss das noch fertig lachen. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Nerdblocks in einer besonderen Konstellation. Geht's bei dir jetzt? Meine neuen Sklaven, die ich verkaufe. Die kosten 1 Euro das Stück. Also Sklavfamilia. Ich hab immer nur Standbild. Ja, okay, Lachs auf Lachs. Ich kann nicht auf Play drücken. Die Versandkosten sind. Der in der Mitte! Nein, ich geh kaputt. Jeder, der unsere Podcasts hört und der uns halt so ein bisschen, der alles von uns konsumiert. Wer ist denn das in der Mitte? Ist egal. Der weiß das, ja, also vielleicht. Ich hab die ganze Zeit diese. Oh Gott, ich muss mich gleich übergeben. Ich hab die ganze Zeit dieses Standbild. Vielleicht liegt es am Standbild, aber das muss ich dir kurz schicken. Und genau das ist jetzt geschehen. Warte, jetzt also. Dieses Standbild habe ich die ganze Zeit. Da kann jeder ran, wenn AJ anruft. Warten Sie mal kurz. Weißt du, es hier bei Skype? Warte mal. Für euch da draußen. Das ist ja gar nicht zu glauben. Du musst dann das Standbild angucken, dass ich die ganze Zeit angucke. Ja, warten wir mal. So, ihr habt ja von den beiden schon mal eine Postprobe gekriegt, ein Risiko, ja. Wovon ich weiß, dass es bislang nur 2 Folgen erschienen ist. Tut mir leid. Hört sich an, als ob er mich gemutet hat. Die weiteren werden noch kommen. Ja. Richtig. Wollte ich noch mal kurz vorstellen, weil die Leute kennen euch ja eigentlich. Hat er gesagt, fick dich oder richtig? Fick dich, habe ich gesagt. Ich glaube, jetzt hat er gesagt, richtig. Wir werden uns noch kennenlernen. Ja, ich nehme mich an. Das Standbild. Das ist mein neues Profilbild. Das war jetzt schon. Das muss gleich bei Twitter als Profilbild. Ja, gut, was soll ich denn machen? Also nicht nur diese Angst. Das mache ich als Hintergrund. Was für eine Zukunft, dass die Kultur haben? Denn wir wollen unser Angebot erweitern. Ja, wie kann man denn so aussehen? Und nicht mehr nur Gaming-Kram machen. Was ich ja mit Einführung des Nerdbox schon so ein bisschen gemacht habe. Ich kennt, unfassbar. Nur Bekloppte. Bescheuerte, echt. Mal tun wir irgendwie ins Kino gehen und dann kommen wir aus dem Kino raus. Dann hole ich mir dann mein neues Smartphone, was ich dann habe, hole ich dann raus. Und dann kann man mal so einen Ersteindruck oder so ein Fazit. Ja, habe ich ein neues Twitter-Bild. Also ursprünglich das, was Christian und ich jetzt vom Blockbuster machen wollten und was dann leider gescheitert ist, weil er mich verlassen hat. Leider heute noch da runter, Christian. Ja, ganz toll. Ja, aber wir wollen eben auch neue Formate einführen. Mir fehlt jetzt kein schöneres Wort ein. Ich dachte, halt hätte was, aber nee, doch nicht. Ja, Nat. Was wollen wir denn unter anderem zum Beispiel machen? Ja, unter anderem haben wir. So, Patrick, ich bin wieder da. Hallo? Ja, Patrick. Jetzt geht's wieder. Eigentlich nur irgendwelche. Also dieses Standbild. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt muss ich mir natürlich auch angucken. Das, was viele andere Kanäle auch. Ich mach mal Play. Ich merke sie vielleicht noch am Namen. So irgendwie voll. Das könnte das eine oder andere Format von anderen. Ja, oder wenn ihr irgendwie Hosen besser findet, ja, schreibt es. In die Hosen. In die Hosen, ja. In die Hosen. In die Hosen. War eigentlich in die Hose, aber in die Hosen. Das klingt ja fast noch interessanter. Ja, das Hosen, was ich gerade abspielt, ja, nee, also wir werden uns die speziell die Xbox. Immer, der Linke, der ist doch hier vom Rösler der Sohn, oder? Ich habe erst gedacht, das wäre eine Pumpe. Das ist der Sohn vom Rösler. Aber nein, darum geht's nicht. Und ich glaube, der in der Mitte ist der, mit dem der Rösler den Sohn gezeugt hat. Ja, nein, wir. Das ist doch. Wir schauen uns mal. Wieso haben die denn keine. Das Schöne ist ja, man kann ja einfach jedes Spiel runterladen, als Demo spielen für ein paar Minuten und dann war's das. Durftest du denn auch mal zum Jens? Wir werden uns in jeder Folge so 2. Mit Sicherheit, der nicht gefragt hätte. Kommt der auch aus Hannover? Nein, hör auf, der kommt aus Düsseldorf. Ah, okay. Weil nicht was in die Hosen geht. Deswegen hat es mich ja so gefreut, dass es dich so gefreut hat, dass Düsseldorf abgestiegen ist, so tragisch. Ach, der ist Düsseldorf-Fan. Ja, er hat mich zutiefst nachhaltig immer noch Schmerzen und so. Wie, der war mal alleine eine Zeit lang beim Nerdiverse? Das ist wie ein Clown. Wer sagt das? Er hat gerade gesagt, ich bin nicht mehr alleine, hat er gerade gesagt. In diesem Videolog, das so. Ach, der andere, der Binder, macht immer noch mit. Wir drei treten gegeneinander an. Weiß ich nicht. Das wüsste ich auch gerne. Ja, mal schauen. Mr. Excitement. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wir gehen mal auf die Page. Vor allem der in der Mitte hat irgendwie, denkt sich, man muss immer in die Kamera gucken. Beobachte den mal in der Mitte. Der macht nichts anderes als die. Denaturalisiert. Willst du denn jetzt endlich mal Bayern gegen Dortmund? Lenny. Ja? Ja. Aber da empfehle ich wirklich, gleich zu starten. Gleichzeitig. Ja, absolut. Okay, dann nimm's mal und dann zähle ich runter. Sag, wenn du das hast. So, ich hab's. Okay. 3, 2, 1, los. 25. Mai des Jahres 2013. 20.45 Uhr. Wir befinden uns im Wembley Stadion in London und heute zum allerersten Mal ein innerdeutsches Champions League Finale. Der FC Bayern München, der deutsche Meister. Die Vorstellung, dass da einer vor seiner Playstation sitzt. Finale gewonnen. Doch Borussia Dortmund, den zweimaligen Meister in den letzten 3 Jahren. Kleiner Überraschungskandidat. Was ist denn das jetzt hier für eine Grafik? Ist das jetzt Xbox oder kannst du das erkennen irgendwie? Das sieht aus einer PlayStation 2 oder so. Echt? Das sieht richtig schlecht aus. Sieht auf der Xbox besser aus? Ja. Naja, also ich kenn's so. Ich finde, Roman Weidenfeller erkennt man. Das ist schon... Nee, wir gucken uns gleich mal dann... Das ist PlayStation 2, nicht 3. Echt? Das sieht richtig schlecht aus. Guck dir gleich mal FIFA an. Also das ist ja Pro Evolution Soccer hier. Aber wir müssen warten, das erste Tor fällt relativ schnell. Es fällt zwar dem Lenny zunächst noch nicht so gleich, also naja. Hier ist PlayStation 3 aber richtig schlecht. PC oder sowas, einer richtig schlechten Grafik hat, also es ist richtig schlecht. Und ich glaube, ich kann mit Einverständnis aller beteiligten Fans und Zusehern. Das ist geisteskrank, oder? Schuld knapp überschwappt hier bei diesem Champions League Finale, denn. Wie erwähnt es noch einmal, das allererste Mal in der Geschichte, dass wir ein innerdeutsches Finale sehen. Hat er getrunken? Mit dieser Präsenz, ich weiß nicht. Oh. Das ist interessant. Im Mittelfeld noch fit geworden nach seinem Muskelfaserriss. Keine Ahnung, jetzt redet er nicht mehr. Ja. Ich glaube, ist mir irgendwie ein Ei verrutscht oder so. Der hat doch gar keine. Achso. Ja, aber sagt er nichts. Vielleicht übergibt er sich gerade oder so. Was ist denn jetzt los? Ja, warte. Der ist Profisender. Jetzt geht's los. Mutti vielleicht gerufen. Klar, man kann mit vollster Gewissheit sagen, dass dies die womöglich erfolgreichste Saison aller Zeiten für den FC Bayern München war. Erst die deutsche Meisterschaft, Herbstmeister, schon 3 Spieltage vor dem 17. geworden. Und dann ebenso noch deutscher Meister, schon am 28. Spieltag. Der früheste Meister aller Zeiten. Also allein dieses Attribut spricht für den bayerischen oder Münchner Fußball. Bayerischen? Ja. Bayerchen München. Gleichzeitig muss man allerdings auch die Leistung von Borussia Dortmund ganz, ganz klar anerkennen, denn im Halbfinale konnte Borussia Dortmund die ja scheinbar übermächtigen Matrilenen, die galaktischen Matrilenen, besiegen. Ja, Madrid wurde quasi dezimiert im Hinspiel 4:1. Dezimiert wurden die? Dezimiert. Sein Scheiß mit diesen Fremdwörtern einfach. Dezimiert. Ja, hat sich Dortmund durch Dezimieren durchgesetzt. Das sah ein bisschen schlecht aus. 2:0, Dortmund musste lange zittern. Wirklich lange zittern, aber die Fans brachten natürlich auch die Mannschaft. Das war aber schon bei uns so immer. Ja. Ist ja noch nicht mal. Jetzt geht's los. Das ist die Chance für Robert Lewandowski. Und das ist das 1:0 für Borussia Dortmund. Meine Güte, was ist denn hier los? Das jetzt? Jetzt schießt er gar nicht. Das ist doch nicht ein Spiel. Nee, jetzt spielt er selber ein. Aber er spielt das selber ein, aber fällt ja auf, dass er nicht richtig schreien kann in seinem Kinderzimmer. Weil er dimmt dann immer so seine Stimme. Er geht zwar hoch, aber dann muss er doch ganz hoch, geht nicht. Ich meine, der Mann steht auch auf der Einkaufsliste des FC Bayern München, hat 4 Tore erzielt. Das ist soundtechnisch ein bisschen schlecht abgemischt, wenn man ihn jetzt nicht versteht. Er hat sonst erzielt als Robert Lewandowski. 1:0 für Borussia Dortmund nach 18 Minuten. Was für eine Überraschung. Das ist aber auch gut hier mit der Musik. Übrigens hat, habe ich neulich Tommy Wosch gehört, nach dem Champions League Finale 2012 Und da hat er Jan Henkel im Interview gehabt. Ach du Scheiße. Und mit ihm darüber gesprochen, über die Szene mit dem Chelsea-Trainer. Wie hieß er denn nochmal? Di Matteo. Wo er doch einfach gegangen ist und so. Und ob er das gut fand. Und er hat, also der Ding hat gemeint, der Jan Henkel, ja, also er fand die Frage schon gut. Und als er dann gegangen ist, hat er in sich reinlachen müssen. Also es ging ihm, ja, es ging ihm überhaupt nicht um die Frage an sich damit für mich. Er wollte nur provozieren. Ja, nur provozieren. Und zu einem Zeitpunkt, wo man ja eigentlich gar nicht provozieren kann, weil der Bosch hat auch gesagt, klar, die haben nicht schön gespielt, aber unterm Strich zählt es halt dann immer noch, wer gewonnen hat. Ja, am Ende den Pott in der Hand hält. Und der Henkel hat ja gesagt, ja, aber man muss sich halt überlegen, ob man mit so einer Spielweise in Europa auftreten will, wo ich mir denke, ja, hallo, Deutschland war dafür bekannt, immer destruktiv zu spielen früher. Und da hat sich auch keiner beschwert. Also Deutschland ist ja nicht Weltmeister geworden durch den Zauberfußball. Ja, der Torhüter-Ikone Oliver Kahn. Jetzt muss ich allerdings noch mal ganz kurz unterbrechen, denn Nevin Subotic leitet den Ball quasi aufs eigene Tor mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf, und Roman Weidenfeller hatte da Schwierigkeiten. Jetzt baut er gleich so ein bisschen ab. Vorne hat er die ganze Zeit versucht, so eine gewisse Stimmlage zu halten. Und jetzt merkt man, wie er die nicht halten kann. Im Stimmbruch ist er schwer. FC Bayern hatte ja letzte also, naja, ich habe weggemacht jetzt gerade. Was war denn das denn? Ja, weil ich habe es mir jetzt schon mehrfach angeguckt. Und der, Matzes Debüt hast du dir angehört, oder? Wrestling Talk. Nee. Nein? Nein. Okay, das musst du gehört haben. Don't call it comeback. Oh, es ist so... Finde ich immer schön, dass jemand sich nicht so im Vordergrund stellt und auch so ein bisschen einfach... Ja, Understatement. Du sagst es, Chris. So, jetzt habe ich es aber. Sag, wenn du soweit bist hier. Ich bin soweit. 3, 2, 1, los. Nee, warte. Ist doch egal, ein paar Sekunden. Nee, warte, ich habe zurückgemacht. Okay, 3, 2, 1, los. Kommt bei dir ein Ton? Ja, Ringbell war das. Ich höre nichts. Pascal Spalter ist jetzt dran. Bin schon bei 10 Sekunden und ich höre nichts. Bei mir geht's ab, voll. Volle Lütze, du. Wo bist denn du, bei welcher Minute jetzt? 20 Sekunden. Genau jetzt? Nee, jetzt bei... Sag, wenn du bei 30 bist. Jetzt? Oh, eigentlich verrutscht, aber egal. Ich bin jetzt bei 33. Ach, ich sag ein Tinnitus bei der Musik. Ich finde diese kurzen Intros, finde ich, haben sich durchgesetzt. Was haben die eigentlich für Affenmusik da immer? Was ist eigentlich für ein Logo? Das Logo ist so super, ich weiß gar nicht, was du hast. Jetzt geht's los. Jetzt zuhören. Most important man in WTR history. He's the main event of the evening. Kann man schon nicht mehr ernst nehmen, wa? Vollidioten. Du dürft mich aber auch gerne Matze nennen. Och Matze, bitte, jetzt hast du alles versaut. Nö, bin ich nicht. Wir hätten jetzt eigentlich weiter Englisch und so weiter, international. Ach. So you want to do this podcast in English? No, I can't speak English. Fuck this shit. Also doch lieber Deutsch. Ja, bleib lieber Deutsch, ist besser. Aber dir ist schon bewusst, dass das viel zu viel war. Ach so, ja. Der Arbeitslose macht ganz schön auf dicke Hose, wa? Ja, ja. Ich glaube, das Wichtigste... Das Beste ist, wenn er erklärt, warum die Folge 187 für ihn was Besonderes ist. Weil er... 187 ist doch der Coach für Mord. Pass auf, er sagt es jetzt gleich, aber er sagt es dann doch nicht. Muss er einfach mal zuhören. 187. Unsere 187. Sendung von Beginn Voice vs. Brain, jetzt Wrestling Talk Radio. Und, ich sag da gerne zu, Faust und Auge haben sich getroffen. Denn in meiner sozusagen Rückkehrsendung, kommen wir gleich noch zu, wieso, weshalb, warum, ist es ausgerechnet die 187, die da steht. Und das finde ich irgendwie ziemlich klasse. Ja, es ist mal wieder ja, so ein richtig. Das ist die Begründung. Also, finde das ziemlich klasse. Weil das ist für ihn nämlich die Zahlen, also 187 ist, was für ihn da so besonders ist, ich weiß es ja, Chris. Alle der drei Zahlen, also alle diese drei Zahlen, ja, liegen zwischen 1 und 10. Und das ist für ihn was ganz Besonderes in seinem Leben. Okay. Wenn Zahlen zwischen 1 und 10 liegen, das ist eine Art Schicksal. Self-fulfilling prophecy, kann man wahrscheinlich dazu sagen. Ja, ich habe jetzt ausgemacht wieder. Es ist für mich nur ganz, ganz schwer zu konsumieren, dieses Produkt. Also, weil ich auch so ein bisschen verzweifelt bin, wie diese doch, sag ich mal, nicht gerade wenigen Likes dann da zustande kommen. Mhm. Also das ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ah, Broken Comedy. Ja, warte erstmal. Okay, ich bin soweit. 3, 2, 1, los. Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Mutter und Tochter? Ja. Wer ist wer? Aha. Na, bequatschen die Girls so wieder, dass sie Klamotten brauchen? Sie müssen es bezahlen, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Was haben Sie denn gekauft? Bücher. Zeigen Sie mal. Achtung. Hallo, eine Frage. Lieber unglücklich und reich oder arm und dumm? Arm und dumm. Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Was wollen Sie denn Ihrer Frau Liebes sagen? Oh, gar nichts. Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Hallo. Immer Nein sagen oder lieber tanzen? Lieber tanzen. Dann tanzen. Ja. Na los. Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie vorbeikommen. Machen Sie doch mal Ihr Lieblingstier nach. Mein Lieblingswas? Tier. Mein Lieblingstier. Ein Fisch. Hallo. Schnell, eine Merkel-Imitation. Sehr gut. Dann sehe ich das hier wieder Merkel. Wie kommt denn der Tanzende? Das ist Tanze, wieder. Schreib doch nicht. Mana, mana. Ich bin gerade so ein bisschen auf einem Broken Comedy Trip, muss ich ganz ehrlich sagen. Solltest du dir schnell austreiben? Es sind nicht alle Sachen gut, aber es sind ganz viele Sachen, also so. Ist mit Sicherheit, aber es sind auch wirklich Sachen gut. Das mit der Nonne habe ich dir ja schon mal gezeigt, oder? Und das mit Rebecca, du Hure, habe ich dir auch schon mal gezeigt, oder? Das weiß ich nicht mehr. Okay, dann suche ich das jetzt aber raus. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann habe ich aber noch mal was für dich. Also, wir müssen wieder 3, 2, 1 machen hier, ist klar. So, ich bin soweit. 3, 2, 1, los. Und laut machen. What's up? Das ist Pussycat Paul. Yo, ihr geschmolzten Mutterlutscher. Zerdan. Rebecca, du Mistgeburt. Wenn du gegen uns laberst, laberst du gegen ganz Paul. Ja, gegen Paul. Kennst du das schon? Nee. Zieh's dir rein, das ist geil. Du musst auf den Text hören. Straßenkrieg, Blockbuster. Hey, hey, hey, ich prügel dich durch mein Port zurück bis in die Innenstadt. Schelle links und Schelle rechts und ein böser Uppercut. Ich tritt dich durch mein Viertel bis scheiß in den Stadtgürtel. No. Bis zu eurem City-Ring und frisches Fleisch für Burger King. Ich schlag dich wie die Hundertschaft, zerbrech dein Schulterblatt, verbrennt deinen Mutterpass, massakert die Wunde klar. Meet and greet backstage, jetzt gib was auf den Knochenbau. Wir boxen dich zum Beat, deine Fresse bleibt 4 Wochen blau. Und jeder in mein Viertel hat schwarze Kampfsportgürtel. Ich rauch dich auf Lunge, ich bin ein Porzer-Junge. Justin, ich zermatsch dich und Rebecca, deine Eule. Beide Intensivstation, das bleibt nicht bei einer Beule. Pass auf, du Schnittlauch, komm aus meinem Hafturlaub mit meinem Bolzenschussgerät. Dann setz ich dich auf Faustdiät. Halt die Fresse. Da kannst du gucken, halt wo Fresse. Der Hunger bleibt. Halt die Fresse. Komm noch nach Köln vor. Alter, denn hier haut genau. Jeder gern zu Gazastreifen in Ferne. Das ist Lager, Alter. In wie findest du das? Jetzt guck mal, ist bei dir oben rechts auch Acro Comedy 03 Rebecca featuring Porzellan? Nee. Acro Comedy 03 ist nicht bei dir da oben. Nee. Als Vorschlag. Scheiße, weil das ist die Antwort auf dieses Video. Dann schicke ich dir das noch schnell. Das muss man sich auch. Die finde ich ja sowieso gut. Ja, die ist übrigens verheiratet mit Zelda Zumunchu. Nee. Ja. Hier ist die Antwort auf Köln-Ports. Mach aber wieder 3, 2, 1, das finde ich auch wieder gut. Jetzt. Stück. 3, 2, 1, los. Argo Comedy. Ey, du Ren, du Mongo-Ficke. Was hab ich da bei YouTube gesehen? Was soll das Gelaber? Du kommst aus Ports, Mann. Halt die Fresse, du Missgeburt. Ich komm aus Ports. Du wohnst doch schon längst wieder in dem asozialen Mädchenhilfsheim, ey. Weißt du, wo das ist? Das ist in Poll, Alte. Raff das mal. So genial. Das ist ein harter Job, okay? Den Typen finde ich ein bisschen scheiße. Den kenne ich gar nicht. Aber ich auch nicht, ich hab den schon gegoogelt. Das ist auch. Das ist. Also wenn es der ist, den ich gefunden habe, ist das so ein Affe. Aber die finde ich halt Hammer. Und Sergio Mundschuh ist ja sowieso der geilste Shit überhaupt. Guckst du den seine Programme? Von wem? Von Sergio Mundschuh? Ja, gerne auf YouTube. Also Sergio Mundschuh ist für mich der Shit und. Der Holger Klein ist ja auch so ein richtig großer Fan von dem. Zerdas zu Mundschuh fuckt aber auch bei seinem Comedy-Programm oft überhaupt nicht lustig. Ja, aber ich finde, es geht halt immer trotzdem, weil er halt durch seine extreme Härte die Leute völlig aus dem Konzept bringt. So. Weißt du, wie ich das meine? So? Ja, schon. Und pass auf, der Holger Klein hat gesagt, wenn du bei seinen YouTube-Videos so da sitzt und denkst, dann hat gesagt, das ist, wenn live ist, das, also es gehen regelmäßig Leute raus. Ja, das glaube ich. Weil es einfach zu derbe ist. Und das ist vielleicht auch nochmal was ich gerne mal gucken würde. Aber da musst du irgendwie über ein Jahr vorher Karten schon kaufen und so. Also ich guck mal gerade, wann der hier in der Nähe ist. Aber das Ding ist halt auch, der hat das mal relativ geil rübergebracht, wenn du zu meinem Termin gehst, dann willst du gefickt werden, so, also auf ja, Deutsch okay. gesagt. So. Also du darfst dann mit jetzt nicht, wahrscheinlich darf man davon nicht ausgehen, dass er das cool findet, dass du kommst, sondern er kapiert, dass er halt so ein aktuelles Phänomen ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Oh, es gibt ein neues Video. Von wem? Na hier, von Doreen. Jetzt gerade rausgekommen, hat gerade das Serdar Somunchu hat es gerade gepostet. Doreen. So ein Zufall. Hier, Chris, 3, 2, 1, sag's, wenn du soweit bist. Okay. Okay. So, bin soweit. 3, 2, 1, los. Yo, Leute, das ist Doreen von dem Pussy-Terror-Prod. Oh, hallo. Mit meinen Boys, Scheiß-T und 50 Sweat. 50 Sweat. Ich weiß, ihr habt keinen Bock auf Politik, dies, das und so. Yo. Ihr seid das alles am Hassen, so wie ich, die Rebecca, die Hure. Du Hure. Aber ihr müsst wissen, was abgeht, Mann. Okay. Aber deswegen glaubt nicht, was der Fernseher sagt. Scheiße. Glaubt nicht, was der Zeitung sagt. Der Zeitung. Glaubt nur, was wir sagen. Weil wir machen politischen Gangster-Kabarett. Machen wir das. Macht die Musik lauter, ich bin hier. Pussy-Terror-Prod. Let's go! Ihr heißt CDU oder FDP, wir Doreen, 50 Sven oder Scheiß T. Mit uns macht ihr nicht, was ihr wollt. Zusammen sind wir Pussy-Terror-Prolls. Jeder Politiker kriegt jetzt auf die Fresse. Westerwelle kriegt als erster eine Schelle. In unser Gangs haben wir 1000 Jungs. Politik, jetzt wirst du gebumst. Buttenberg, du Verteidigungsminister, ich übergieß dich mit meinem Benzinkanister. Bundestag, du bist ein kleiner Pisser. Sarrazin und Gollum, ihr seid Geschwister. Angela, hol deine Knarre raus. Ich mein's ernst, Digga. Angela, hol deine Knarre raus, großartig. Nachrichtengangster, ich winke meinem Volk zu. Ja, immer wenn die Refrains kommen, dann muss ich mal wegmachen. Wie wir im Osten haben ja früher immer gesagt, Refrain. Was? Im Osten haben wir immer gesagt, das ist ein Refrain. Zum Refrain haben wir gesagt, Refrain. Ja. Wusstest du eigentlich, dass wir, es gibt ja Intimspray. Was? Intimspray, dass Nein. du unten nicht riechst. Das hast du noch nie mitbekommen, dass es Spray gibt, dass du dir praktisch einen Schritt pustest, Mann oder Frau, und dann stinkt man da unten nicht so. Mhm. Egal. Und dieses Intimspray heißt halt Intimspray. Aber im Osten hat man dazu gesagt Intimspray. Ja, sicher. Logisch. Und Satin war Satin. Und bei uns gab es ja auch immer, wie hieß das nochmal? Rago Feng, genau. Rago Feng hieß das bei uns. Rago Feng. Heute gibt's Rago Feng, machen Tüte auf. Rago Feng. Willst du meine Homies mal sehen hier? Finde ich ein ganz cooles Video. Ja, zeig. Dem ohne. Mhm. Muss mal das Video anklicken. Ach, hier unten, okay. Vielleicht das erste oder ist egal, ja. oder? Sag Count. Ach so, oh shit. Ich bin. Warte, ich muss nochmal hier zurück. Ich mach nochmal neu. Ich hab's kaputt gemacht. Funktional kaputt. Kennst du funktional kaputt? Mhm, kenn ich. Das ist von dem Mobile Max Typen. Ach so. Das Lied. Okay, das erste Video. 3, 2, 1, los. Von Clemens von Mobile Max. Der hat es verbrochen. Schlechtester Film, den ich jemals gesehen habe, war Kifferwahn. 30 Sekunden schlechtester Film aller eine Zeiten. Eine Verarschung von einem aus 1936er Kifferfilm, beziehungsweise so ein Warnfilm der Kirche in Amerika übers Kiffen. Und das aber man sieht sofort so dieses blasse Nerd. Total scheiße mit Neve Campbell als Musical. Kids. Ich meine, der Film ist damals schon eine Verarschung Typen. Und den nochmal verarschen. Die verfolgen mich schon seit 10 Jahren, den 15 Jahren. Schon seit der IGS habe ich die erste... Ja, den kenne ich ja noch von dem Wrestling. Der schlimmste Film, den ich hier gesehen habe, ist 28 Days Later. Ich kann kaum glauben, dass so jemand halt wie Danny Boyle so einen Scheiß randvoll kann. Mit Nerds. Super erste Hälfte. Aber 28 Days Later war das gut. Und dann wird es 28 Days Later war das schlimmste Machwerk aller Zeiten. Also Danny Boyle, du hast mich enttäuscht und was Schlimmeres gibt es nicht. Und alle, die diesen Film mögen, sind auch schlechte Menschen. Ha. Ja, fick dich, geh du Hohensohn. Ich weiß noch meinen schlechtesten Film noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit. Komm gleich nochmal wieder. Geh zu Sebastian, los. Schlechtester Film, Snow White and the Huntsman. Ich bin im Kino, das erste Mal, dass ich im Kino war und eingeschlafen bin. Der Film hat überhaupt keine Struktur, war langweilig, so viele Fehler in der Story und im Setting. Also die Bilder waren zwar ganz toll, aber der Film an sich war einfach nur grottenschlecht. Schlechtester Film aller Zeiten. Der mit Adam Sandler, der hat auch die Goldene Himbeere gewonnen. Der Jack and Jill. Fand ich furchtbar schlecht. Ich dachte, Adam Sandler ist lustig, obwohl... Hast du ihn gesehen, Jack and Jill? Naja, letztens hat er da ziemlich viel missgemacht. Aber nicht besonders gut für diesen Film gehört. Wirklich furchtbar. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Er war beide Personen, beide waren nicht lustig. Adam Sandler funktioniert aber auch nur auf Englisch, glaube ich. Ich glaube, der funktioniert gar nicht. Auf Englisch gibt's, also ich habe den mal in so verschiedenen Stand-Up-Programmen, der hat auch bei Saturday Night Live früher mitgemacht. Oder war da Gast oder irgendwie sowas? Das sind die coolen Jungs hier oben. Ach, oben sitzen die coolen Jungs? Ja, ja. Ist das. Ist aber so ein Hipster. Was ist die Frage? Ey, die ist cool. Kann man. Wie Quatsch, noch 15 Sekunden? Okay, in 3 Tagen bist du tot aus Österreich. Eigentlich für österreichische Verhältnisse gar nicht so schlecht, aber die Sprache. Ja. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie? Sagt er zu dem Bösewicht, der mit der Waffe vor ihm steht. Ja, gehen's weg! Ian ist auch cool hier. Oh fuck. Das ist schlechtester Film. Star Crash. Kann ich noch das ist halt so verpeilt. Oder Inflaman? Sind das die Masterminds oder hinter Game One oder was? Showgirls. Showgirls. Nein. Die auch bei MTV damals das gestartet haben, oder? Ja. Tagesdonners schlechte. Das sind die Giga-Jungs, die Eli ins Leben gerufen haben. Damals. Jetzt Moment mal, wie ist denn da die Reihenfolge gewesen? Es gab zuerst Giga, dann Game One oder was? Es gab erst diesen Sender Giga. Ja. Dann hat Premiere Giga geschlossen. Es gibt keinen Gewinner bei diesem Spiel, aber und trotzdem dann, hat Ian verloren. Ja, das ist der coolste Nils. Der schlechteste Film das ist, der jetzt, ist auf jeden Fall Batman und Robin. Das ist jetzt, glaube ich, eine sehr populäre Wahl, aber der ist echt der schlechteste Film, gemessen an seinen Ambitionen. Das ist von Joel Schumacher, glaube ich, mit Arnold Schwarzenegger und George Clooney als Batman. Und 125 schlechten Wortspielen von Mr. Freeze über Freeze. Und der Film hat, glaube ich, ein Budget von 100 Milliarden Dollar, Euro gehabt. Und da rausgekommen ist der schlechteste Film aller Zeiten. Mehr muss ich auch dazu nicht sagen. Man Diese sind Brüder. Mag ich doch. Ja, also auf jeden Fall sind die mir ein bisschen sympathischer gewesen als dieser Typ da unten. Anaconda. Den kenne ich aber noch. It will take das your brain away. Nee, der war auch im Fernsehen, wa? Mhm. Mit Ice Cube. Der ist eigentlich ganz geil, der Film. Nee, ist eigentlich ziemlich schlecht. Das ist der schlechteste Film der Welt. Jennifer Lopez. Danke. Schlechtester Film aller Zeiten. Auf jeden Fall Predators. Er ist auch ganz cool hier. Schlechtester Film, den ich je gesehen habe. Surf Nazis Must Die. Who rules the beach? Surfers? Who rules the surfers? Surf-Nazis. So Gangs regieren den Strand. Und dann kommt eine etwas ältere, fülligere, farbige Frau und räumt erstmal den Beach auf. Guckt euch den Trailer an, 2 Minuten, und das ist schon das Beste, was im Film passiert. Und der Trailer ist super scheiße. Trauma übrigens, Trauma. Sex and the City 2. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den ersten Teil kenne. Ich mochte die Serie aber immer relativ gerne, gebe ich zu. Vor vielen Jahren. Das habe ich mit meiner damaligen Ex-Freundin zwei Filme sind für den Arsch, beide. Das ist der Allerschlimmste. Da spielt nämlich auch noch Liza Minnelli mit und Miley Cyrus. Und der Film, die Frauen sind alle viel zu alt für die Rollen, die sie spielen. Und er ist furchtbar quietschig und laut und nervig. Und es geht nur um Shopping und Dubai. Und es sind ganz viele rassistische und sexistische Ressentiments auch in diesem Film drin. Ja, dann gucken wir nicht an, du Hampelmann. Was erwartest denn du von so einem Film? Also wenn ich mir Sex and the City angucke, dann natürlich sind das sexistische... Sex in the City, Mann. Ja. Ist schön. Nicht so deine Welt, die Jungs, wa? Er ist für mir zu geekig. Ich kann auch die Mobile-Max-Typen darf ich nicht sehen. Steige ich aus. Ich glaube, wenn ich so Leute höre, habe ich ein kleineres Problem damit. Aber die Mobile-Max-Typen sind ja, das ist ja nochmal eine Etage geekiger. Aber die darf ich halt einfach nicht sehen. Das ist der Trick dabei. Das ich hab, ist das? Ja. So wie die beiden das hier gemacht haben, gab es früher eine Sendung, die hieß Late Nights auf Giga. Das ist jetzt hier Readme 7.0 und das Video darunter, oder was? Genau. Und die hatten halt so in dieser Konstellation, halt Nils und Eddie hatten halt eine Sendung, die hieß Late Nights. Und das war das Beste. Da war so ein Typ drin, ein relativ smarter, kleinerer, wo die Mädels wahrscheinlich sagen, das ist ein Süßer, früher bei Giga. Der hat auch immer relativ schnell gesprochen. Na, sagt ihr jetzt wahrscheinlich. Simon wahrscheinlich. Sagt ihr jetzt aber, ja, weiß ich natürlich nicht. Du könntest jetzt alle Namen sagen. Aber Giga habe ich früher oft geguckt. Oder lief halt so. Weißt du, es hat genau. Lief halt so. Und dann als bei MTV, diese Game One, damals ist es auch schon Game One bei MTV, oder? Ja. Das habe ich nicht ertragen. Das war auch mit so scheiß Musik die ganze Zeit unterlegt und so. Das ist ja das völlig des Wahnsinns. Ja, pass auf, schicke ich dir noch einen Trailer. Wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, diesen Film zu sehen, vielleicht kennst du ihn schon, zieh dir den Film rein. Das ist der Wahnsinn. Um uns herum gehen Dinge vor, von denen wir keine Ahnung haben. Doch er will es wissen. Mascarenhas, du bist hier Denver. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen die Deutschen den Mond besetzen. Gibt es keine Konflikte mit den Vereinigten Staaten? Mit dem? Wie war das? Was will Deutschland machen? Er stellt die richtigen Fragen. Ich habe gehört, dass Ihnen der Mond gehört. Wieso wollen Sie das wissen? Halten wir ein Mikrofon unter die Nase? Er trifft die richtigen Leute. Herr Restival, Sie haben dich für eine Mondschein-Friseuse eingestellt. Ja, das gönne ich das mal sagen. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Und er bekommt Antworten, die unser Weltbild erschüttern. Wenn also hier ein energetisches Netzgitter aufgebaut ist mit Plutonium, alle Leute verschickt sind, die Schemtrails dazwischen auch wieder mit Plutonium und mit Mikrochips abgeführt sind, dann drehen die einen Schalter und dann werden wir umgepolt. Wir können uns da nicht mal mehr dagegen wehren. Fassungslos. Also, ich kann dir nur empfehlen, diesen Film zu sehen. Du lachst dich kaputt. Wo ist denn Herr Hitler? Ist der in der Schwabenland? Das ist geheim. Die Mondverschwörung. Geheim, Chris. Kino. Guck mal, ob es nicht irgendwo irgendwie so einen kleinen Ausschnitt gibt. Eigentlich gibt da gibt's so eine Tussi, die erklärt, wie das mit Wasser abläuft. Warum Wasser? Nee, da ist ja natürlich nicht irgendwo bei YouTube hier. Also der lief mal bei Dreisat und so, vielleicht findest du ihn ja mal irgendwann bei Lovefilm oder sonst irgendwas, aber die Mond, das ist so Wahnsinn. Das wirklich, also das, da siehst du eine Welt, das sind alles Menschen, die sich so derartig in diesen Verschwörungstheorien gefangen haben. Also die kommen da nicht mehr raus, die sind so geistesgestört mittlerweile. Hallo? Ich höre mich doppelt. Was denn? Ich höre mich doppelt. Ich weiß, ich mache jetzt leise.